Straßen, in den Buchten hin und her. Und silbern reflektieren das Meer. Ständig neu formieren unterm Regen das Meer. Hält der Sommer immer Wolken gewimmel. Für einen Engel nur das Meer, unendlich immer zu der Hirte seht nun an Teichen nach das hohe feuchte Rohr. Seht nun weiße Vögel da, erwitternd Häuser davor. Das Meer hat sie gewiegt in den Buchten hin und her. Und in einem Liebeslied das Meer sanft mit mein Herz durch das Leben. Das Meer in den Buchten hin und her. Und silbern reflektieren das Meer. Ständig neu vor mir unterm Regen. Das Meer hält der Sommer immer Wolken der Wimmel. Für eine das Meer, unendlich immer zu, der Hirte seht nur an Teichen nah das hohe feuchte Rohr. Seht nur weiße Vögel da, verwitternd Häuser. Das Meer hat sie gewiegt in den Buchten hin und her. Und in einem Liebeslied das Meer sanft wiegt mein Herz.